wohl viel falsche Zeugen herzutraten, fanden sie doch keins. Zuletzt traten herzu zween falsche Zeugen und sprachen: Ihr habt gesagt, ihr sollt nicht kommen in den Tempel Gottes und rächen. Priester stund auf und sprach zu ihm: Antwortest du nicht zu dem, dass diese wider dich zeugen? Aber Jesus schwieg still.